Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Guten Tag. Hier ist die Mailbox von Susanna Meier. Der Teilnehmer ist im Moment nicht erreichbar. Sprechen Sie bitte nach dem Signalton. Hi Susanna, wo bist du? Der Film fängt in 10 Minuten an. Mensch, du kommst immer zu spät. Guten Tag. Hier ist die Mailbox von Susanna Meier. Der Teilnehmer ist im Moment nicht erreichbar. Sprechen Sie bitte nach dem Signalton. Hi Susanna, wo bist du? Der Film fängt in 10 Minuten an. Mensch, du kommst immer zu spät.